Gib dich ganz da rein. Gib dich ganz da rein. Oh, es ist seine Herrlichkeit. Es ist seine Herrlichkeit. Da ist Leben. Da ist Kraft. Oh, lass dich umsprudeln mit diesem Strom der Liebe. Ich kann die Ströme richtig sehen im Geist. Und es ist so eine Ruhe, so ein Frieden. Und trotzdem ist so viel Kraft und so viel Liebe drin. Und ja, ich habe einfach so den starken Eindruck, er möchte dich ganz durchfluten. Dein Herz, deine Seele, alles ganz durchfluten. Mit dieser Ruhe, mit diesem tiefen Frieden. Ja, und er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Lass dich einfach ganz fallen in mich hinein. Ich bin da. Ich kümmere mich um alles. Um alles. Lass dich einfach fallen. Oh ja, lass dich fallen. Lass dich ganz fallen in diese Ruhe, in diesen tiefen Frieden. Weißt du, die Welt kann dir diesen tiefen Frieden nicht geben. Aber bei ihm bist du sicher. Bei ihm hast du alles, was du brauchst. Oh, lass dich fallen. Lass dich fallen. Oh, lass dich reinfallen. Halleluja. Einfach gerade auch am Livestream und hier einige Personen, die hatten ja einfach viele Einflüsse von außen, Stress und alles Mögliche, alles ist auf sie eingeprasselt und immer funktionieren. Und Gott möchte heute, jetzt, ganz besonders jetzt, gerade jetzt, diesen tiefen Frieden. Diesen tiefen Frieden wirklich in dein Herz reingeben. Oh, lass es wirken. Danke, Herr. Danke, Herr, für diesen tiefen Frieden. Danke, Herr, dass du wirklich jetzt die Menschen hier, die auch am Livestream sind, und uns einhüllst in diesen tiefen Frieden, in diese Liebe, in diese Geborgenheit. Ja, in dieses ich weiß und ich weiß, der Herr ist da. Er ist für mich. Wer oder was kann gegen mich sein? Niemand, nichts. Oh, danke, Herr. Genieß einfach einen Augenblick diese Ruhe, diesen tiefen Frieden. Danke, Herr. Mach dich richtig eins mit ihm. Runterkommt. Halleluja. Halleluja. sehe auch jemand am Livestream noch, wo du ja sagst, ja, ich habe diese Liebe noch nie gespürt so richtig. Und Jesus möchte dich gerade jetzt touchen mit dieser Liebe. Jetzt streck deine Hand aus, streck deine Arme aus. Und ich danke dir, Herr, dass du ja die Person jetzt gerade touchst mit dieser tiefen Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ich sehe, wie das Vaterherz einfach schlägt. Und es schlägt für dich. Es schlägt für dich. Und ich höre einfach den Geist so sagen, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Er ist ganz für dich. Er liebt dich so, so, so, so sehr. Er liebt dich so, so, so sehr. Du bist so kostbar vor ihm. Du bist ein Diamant vor ihm. Du bist wow vor ihm. Ja, du bist wow vor ihm. Und er, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Er umschlingt dich mit seiner Liebe. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, da ist wirklich so ein Sog der Liebe, gerade hier in diesem Raum. Da ist seine Substanz da, seine Herrlichkeit da. Und ich habe einfach so den Eindruck gerade auch, wo du noch auch körperliche Symptome hast oder irgendwas, da ist gerade jetzt auch ein Strom der Heilung da. Da fließt ein Strom der Heilung. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass du wirklich jetzt da bist, dass du Menschen touchst, dass du wirklich jetzt jeden Einzelnen hier touchst. Wo du da bist, kann sich nichts anderes mehr halten. Oh, danke Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr, auch, dass du am Livestream bist, bei jedem Einzelnen, dass du jetzt die Räume füllst mit deiner Herrlichkeit. Danke, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Dich allein, Jesus. Jesus, wir brauchen dich. Du bist unser Leben. Du bist der Weg. Du bist unsere Wahrheit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Fließe. Fließe, Heiliger Geist. Wehe. Wehe. Wehe noch mehr. Oh, wehe bei jedem Einzelnen. Halleluja. Wehe. Wehe bei jedem zu Hause. Oh, Heiliger Geist, wehe über ganz Deutschland. Wehe, wehe. Oh, danke, Herr, für Veränderung. Danke, Herr, dass das Licht immer mehr zunimmt. Ich danke dir, dass dein Feuer immer mehr zunimmt. Ich danke dir, Herr, dass die Dunkelheit weichen muss. In Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir aufstehen, Herr. Ich danke dir, dass Söhne und Töchter aufstehen, Herr. Ich danke dir für neue Zurüstung, gerade jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, für Zeichen und Wunder, die begleiten uns, Herr, im Alltag, Herr. Egal, wo wir hingehen, jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir, Herr, für einen frischen Wind, Herr, über jedem Einzelnen, Herr, über ganz Deutschland, Herr, über alle Nationen, Herr, ein frischer Wind, Herr, ein neues Wirken, Herr, ein nie dagewesenes Wirken, Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr, danke, Herr, mehr von dir, Herr, mehr von dir, Herr, bei jedem Einzelnen, Herr, und danke jetzt gerade für Zurüstung, Herr, danke, Herr, dass jede Lauheit auch verschwindet, Herr, ich danke dir, Herr, dass Lauheit geht, Herr, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, für frisches Feuer, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir uns wirklich baden dürfen jetzt in diesem Feuer, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jeder Sohn, jede Tochter aufsteht, Herr. Ich danke dir, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Oh, weh. Weh. Oh. Oh, weh. In unserem Land, oh, wehe, wehe in unserem Land, oh, wehe. immer stärker in unserem Land. Oh, wehe. Immer stärker in unserem Land. Oh, ich habe noch ein Bild gerade gesehen. Da hat der Teufel versucht, so einen richtigen Berg vor dir hinzustellen, ja. Und Jesus hat gesagt, das ist kein Berg, ja. Jesus hat gesagt, das ist kein Berg, ja. Dreh es einfach mal um. Stell du doch mal dem Teufel die Berge hin, ja, dass er einfach nicht mehr weiterkommt in deinem Leben, ja. Stell du die Berge hin und sag zum Teufel, bis dahin und nicht weiter, ja. Bis dahin und nicht weiter. Und es geht einfach nicht mehr, ja. Stell du einfach dich hin und sag, das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit, ja. Stell du ihm die Berge hin und sag, dahin und nicht mehr weiter, Teufel, ja. Dahin und nicht mehr weiter. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass das Ganze geswitcht wird, Herr. Ich danke dir, Herr, dass das Leben, dieses Leben, was du gegeben hast uns, Herr, dass das wirklich so richtig zum Vorschein kommt. Dieses göttliche Leben, was wir in uns haben, ja, das fließt aus uns heraus, ja. Es fließt aus uns heraus. Und ich habe die Berge und das bist du, ja. Letztendlich, du bist ein Berg, du bist ein Fundament auch, ja. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt, ja. Und wir müssen wirklich da stehen, ja, und von uns fließen die Quellen heraus in das Land hinein, ja, in das Land hinein. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt wirklich frisches Wasser auf uns, in uns hindurchfließt und durch uns hindurchfließt, in unsere Umgebung, in unsere Arbeitsplätze, ja, überall, wo wir sind. Frisches Wasser, oh, deine Herrlichkeit. Wasser, frisches Wasser, oh, fließ. Lass es mal fließen. Oh, weißt du, er will dich heute Abend ganz eintunken. Ganz überfüllen, überfluten, ja, mit diesem frischen Wasser, ja, eine frische Brise, Halleluja, Halleluja, lass es einfach fließen, oh, auch du am Livestream, lass es fließen, weißt du, deine Atmosphäre zu Hause, wo vielleicht vorher noch Streit oder irgendwas war, du wirst sehen, wie es switcht mit dieser frischen Quelle, die jetzt fließt, oh, danke, Herr, oh, danke, Herr. Oh, Halleluja. Immer mehr von dir, Herr. Immer mehr von dir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, danke, Herr. Danke wirklich für eine frische Zuteilung, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du in uns bist, Herr. Und ich danke dir wirklich, Herr, dass jetzt wirklich auch Atmosphären zu Hause so richtig geswitcht werden, Herr. Ich danke dir, dass Atmosphären an Arbeitsplätzen so richtig geswitcht werden, Herr. Ich danke dir, in Familien, Situationen richtig geswitcht werden, Herr. Ich danke dir, Herr, für Beziehungen, Herr, da wo Streit war. Liebe spreche ich jetzt hinein in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich spreche wirklich und ich sehe das so richtig im Geist, wie wirklich diese Herrlichkeit, deine Herrlichkeit über jeden von uns so sehr zunimmt, Herr, so sehr zunimmt, dass ich nichts mehr halten kann, nichts mehr halten kann, Herr. Und ich danke dir, dass dieser Kanal jetzt wirklich frei ist, Herr. Ich danke dir, dass alles, was noch nicht von dir, ja, wo noch nicht so richtig stimmt, dass das jetzt abfällt in Jesu Namen, Herr. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass wir wirklich so mit so einem, ja, wie so Scheinwerfer wirklich in dieser Welt leuchten dürfen, ja. Ich danke dir, Herr, für Zunahme hier. Danke, Herr, dass allein unser Schatten ausreicht, Herr. Die Menschen werden geheilt, Herr. Dass allein die Anwesenheit von uns im Supermarkt ausreicht, Herr. Und Leute kehren um, Herr. Ich danke dir, dass an unseren Arbeitsplätzen auf einmal unsere Kollegen und Kolleginnen anfangen zu weinen, weil sie umkehren, weil sie dich erkennen, Herr. Wir setzen wieder wirklich diese Herrlichkeit frei in unser Leben, Herr, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Zunahme, für eine Umkehr, Herr, für ein neues Feuer, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Und wenn du jetzt am Platz gehst, sag einfach zu deinem Nachbarn, wenn du am Platz bist oder wenn du jetzt gehst, sag einfach, da ist neues Feuer in dir. Da ist eine Zunahme der Herrlichkeit. Halleluja. Und dann darfst du einen Platz einnehmen. Halleluja. Auch am Livestream, da ist neues Feuer bei dir. Halleluja. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's gut. Weißt du, und jetzt darf ich dich gleich mal mit der ersten Bibelstelle konfrontieren. Die steht in Römer 8, Vers 17 und da steht drin, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und mir kam das so, Man liest es immer so, ja, wir sind Erben, Miterben mit Jesus, super, toll, ja. Aber so das richtige Bewusstsein, was das eigentlich heißt, was das eigentlich bedeutet, dass du ein Erbe mit Jesus bist, ein Miterbe mit ihm, letztendlich ein Gemeinschaftserbe. Das, was er geerbt hat, das, was er bekommen hat, das hast du und ich auch bekommen. Das hast du und ich auch bekommen. Und ich möchte einfach diese Stunde nutzen, ja, um einfach dieses Bewusstsein uns nochmal so richtig, ja, aufleben zu lassen, was es eigentlich bedeutet, ein Erbe zu sein, ein Miterbe Jesus zu sein, was das eigentlich bedeutet, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ja, was du eigentlich alles bekommen hast, was du eigentlich alles bekommen hast mit ihm, wenn du ihn angenommen hast als deinen Herrn, ja, bist du Miterbe geworden. Und das ist echt gewaltig, das ist wirklich gewaltig. Und da möchte ich einfach ein bisschen tiefer heute eingehen, was wir bekommen haben. Ich kann sicherlich nicht jeden einzelnen Punkt ansprechen, weil das ist so viel, was wir bekommen haben. Ja, da reicht eine Stunde nicht aus, aber einfach mal dieses Bewusstsein nochmal schärfen, was du eigentlich alles bekommen hast. Ja. Und das Allerwichtigste von Anfang oder zu Anfang gleich gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir wirklich Miterben sind. Ja. Wir müssen es uns wirklich bewusst sein. Und das darfst du dir auch jeden Tag gerne wieder sagen. Hey, ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Jesus. Ja? Und das ist vielleicht musst du da den ein oder anderen religiösen Geist vielleicht auch noch wegtun, ja, und ja, das ist ja Demut und zu sagen, mir gehört ja nicht alles und ich bin da ganz, ne, und so weiter. Nein, das ist, das dir gehört alles, ja, das hat nichts mit Demut zu tun, sondern Demut ist wirklich, wenn du sagst, so wie es das Wort Gottes sagt, ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Jesus und alles, was Jesus gehört, gehört auch mir. Ja, das ist Demut, weil das sagt das Wort Gottes. Ja, und deswegen, also jede falsche Demut, ja, und jede Religiosität einfach mal weg jetzt, ja, weil die tut nicht gut. Die tut einfach nicht gut. Ja. Lasst uns eine weitere Bibelstelle angucken, und zwar in 1. Mose 12, 2 bis 3. Eine Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es, ich werde dich, also das sagt Gott zu Abraham, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Ja, das hat Gott zu Abraham gesagt, und diesen Segen, den sehen wir auch bei Abraham, ja, wenn wir nämlich zum Beispiel seinen Neffen Lot angucken, ja, der wurde auch von Gott gesegnet, ja, und das lesen wir auch in 1. Mose 13, 5 bis 6, aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder, Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war zu groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Ja, also auch Lot, der mit Abraham zusammen war, da ist der Segen sozusagen übergeschwappt, ja, auf Lot über, und die wurden dann irgendwann so groß, die zwei, ja, das ganze Land hat es nicht mehr ausgehalten, die mussten sich einfach trennen, weil der Segen so groß war, ja. Jetzt sagst du, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Ja, das ist ja, Abraham ist ja schön, dass es ihm gut ging. Lot ist auch schön, dass es ihm noch gut ging, ja. Und dass sie sich auch teilen mussten. Bloß davon habe ich nicht so viel. Doch hast du, weil all die Segnungen, mit denen Gott Abraham gesegnet hat, ja, sind auch deine Besitztümer, nämlich in Jesus. Ja, das heißt in Galater 3, Vers 14, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es ihn versprochen hat. Durch den Glauben an Jesus, wenn du Jesus aufgenommen hast, ja, wenn du ihn als Herrn deines Lebens gemacht hast, dann ist automatisch auch der Segen Abrahams auf dich übergeschwappt. Ja, da kannst du gar nichts machen, es ist einfach so. Ja, da kannst, musst du nicht verdienen, hast du einfach bekommen. Ja, kannst dich zwar dagegen wehren und sagen, will ich nicht. Ja, sagt Gott, okay, du musst ja nicht einen Anspruch nehmen. Ja, das ist wie der Ferrari bei dir in der Garage steht, den du nie fährst. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Du, ja, wenn du ein Erbe angenommen hast, ja, und du benutzt dieses Erbe nie, du benutzt diesen Ferrari nie, den du vielleicht vererbt bekommen hast, nein. Ist es halt so, steht trotzdem da. Also das heißt, der Segen ist trotzdem da, aber du kannst ihn nutzen, ja, indem du dir bewusst wirst, dass es diesen Segen überhaupt gibt, ja, indem du ihm den Glauben annimmst, dass es so ist, ja, indem du dich drauf stellst und sagst, ja, das gehört mir, das ist die Wahrheit, ja, dann kommt das schon zur Wirkung. Ja, da kommt er schon zur Wirkung. Da kommt vielleicht nochmal der Teufel und sagt dir, nee, ist doch nicht so, du siehst es doch gar nicht. Dann sagst du, oh doch, das ist so, weil das ist die Wahrheit, ja. Und du wirst es sehen, du wirst es sehen. Und letztendlich kannst du zu deinem Nachbarn eigentlich gerade sagen, du bist wirklich ein Prachtexemplar des göttlichen Segens. Ja? Weil, was anderes bist du einfach nicht, ja? Auch du am Livestream, du bist ein Prachtexemplar des göttlichen Segens, ja? Anders kann ich es nicht ausdrücken, ja? Und du bist noch viel mehr, und auch dessen darfst du dir bewusst sein. Du bist nämlich, und zwar, jetzt pass auf, du bist nämlich Gottes Kontaktpunkt des Segens hier auf dieser Welt, ja? Du bist der Kontaktpunkt des Segens Gottes hier auf dieser Welt. Ja, der mit dir geht, ja, der dir Gutes zuspricht, der dir Gutes will, was ist mit, der wird gesegnet, ja, und der gegen dich geht, der geht nicht gegen dich, sondern der geht gegen Jesus, dem wird's nicht so gut ergehen. Dem darfst du dir bewusst sein. Deswegen musst du dich gar nicht mehr mit Lappalien auseinandersetzen. Wenn jemand doof kommt zu dir, ja, dann sagst du, hey, tangiert mich gar nicht, ja. Hat eigentlich gerade, Jesus ist ja gerade doof gekommen. Und was Jesus dann mit ihm macht oder nicht macht, das ist nicht meine Sache, ja. Du musst gar nicht richten über ihn, sondern du darfst ihn einfach nochmal segnen, ja. Dass er einfach Jesus auch kennenlernt. Aber dich persönlich braucht es gar nicht mehr zu touchen, weil du bist gesegnet. Hallo, du bist ein Miterbe mit Jesus, ja. Du bist, wow, ein Prachtexemplar der Segnungen Gottes, ja. Also mehr geht einfach nicht mehr. Mehr Segnungen geht einfach nicht mehr, ja. Wow. Genau. Sag mal zu deinem Nachbarn, wow. Wow. Weißt du, wenn jemand gesegnet werden will hier auf dieser Welt, dann sollte er dich aussuchen. Dann sollte er zu dir gehen. Und das meine ich jetzt ernst. Das meine ich wirklich ernst. Wenn er gesegnet werden will, sollte er eigentlich zu dir gehen. Weil bei dir fließt der Segen. Ja? Bei dir ist alles da. Ja? Bei dir ist alles da. Alle Verheißungen sind Ja und Amen, heißt es. Ne? 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, also in Jesus, ist das Ja und ist das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Alle Verheißungen, was Gott, was die Bibel sagt, sind Ja und Amen in Jesus und sie gehören dir und mir. Dir und mir. Ja, dir und mir. Sag mal, dir und mir. Mir und dir. Halleluja. Wisst ihr, ich glaube, ganz ehrlich, und ich glaube auch nicht, dass ich untertreibe, wir haben erst einen Hauch von dem kapiert und ist uns erst offenbar geworden, was und wer wir eigentlich sind, was uns eigentlich gehört, wer wir eigentlich in Jesus sind und ja, der Pastor hat's vor einer ganzen Zeit mal gesagt mit dem Universum und so weiter, wie groß das ist, ja. Ich meine, Jesus hat es geerbt, ja. Er ist Herr darüber, über das Ganze. Hallo, du auch. Du letztendlich auch. Du bist mit ihm versetzt an himmlische Orte, ja. Ich meine, er lebt in dir. Er hält alles in seiner Hand. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie groß es war. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Aber es waren ganz viele Nullen, das weiß ich noch. Und davor stand auch eine Zahl, also nicht dahinter, sondern davor stand dann auch irgendwann eine Zahl. Also es war eine ganz große Zahl, ja. Und hey, wir sind Miterben. Miterben mit Jesus. Und ganz ehrlich, wir haben nur einen Staubkorn davon, glaube ich, an Offenbarung darüber. Und deswegen bete ich auch wirklich heute Abend noch für mehr Offenbarung, was uns wirklich geschenkt worden ist. Wir beschäftigen uns oft mit so Lappalien im Alltag, ja. Wir beschäftigen uns oft mit so Kleinigkeiten letztendlich im Alltag, lassen uns ablenken vom Teufel mit so Kleinigkeiten, ja. Dabei sind wir hochversetzt an himmlische Orte, Miterben mit Jesus, ja. Es geht nicht mehr höher. Warum beschäftigen wir uns mit so kleinigen Lappalien? Anstatt dass wir einfach Autorität einnehmen und sagen, so nicht, und im Glauben einfach weitergehen, weil das ist unser Leben, ja, das gehört uns, ja, dafür sind wir hier und nicht wegen irgendwelchen so Lappalien, was da der Teufel denkt, da hat er ein Steinchen reingelegt, ja, egal, ja, muss uns nicht tangieren, ja, das belastet uns gar nicht in irgendeiner Weise eigentlich, weil, hey, wir sind hochversetzt mit ihm. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. Wir wissen, wie es ausgeht. Es geht gut aus, egal was. Wir gehen als Sieger aus jeder Situation heraus. Ja, dann lasst uns doch nicht wegen jeder Lappalie Tage, Wochen, Monate dran verbringen, sondern lasst uns wirklich unseren Stand einnehmen in dem Bewusstsein, was uns gehört und sagen, so nicht und nicht weiter. Ja, so nicht und nicht weiter. Halleluja. In 2. Petrus, heute kommen ein paar Bibelverse, habe ich schon gesagt. 2. Petrus 1, Vers 3. In Christus haben wir alles, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. In Christus haben wir alles. Alles, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Alles, was wir zum Leben brauchen. Ja. Und ab und an ist vielleicht noch, kommt ab und zu noch so ein kleines Mangeldenken immer mal wieder hoch. Ja. Wie auch bei den Israeliten, die dann aus der Sklaverei mal raus sind. Ja, die haben ab und zu noch so ein Sklavendenken immer mal wieder noch gehabt, ne, und haben gesagt, ja, oh, warum Mose, ne, und wären wir doch lieber in Ägypten gewesen, da hätten wir wenigstens noch was zu essen gehabt, aber hier haben wir ja gar nichts, ja, in der Wüste. Ab und zu, mir schon aufgefallen, bei mir selber, wird immer besser, kommt trotzdem immer mal wieder so ein Mangeldenken auf, ja. Und Mangeldenken heißt jetzt nicht, dass ich denke, ich habe nicht genug als Finanzen oder so, aber Mangeldenken heißt auch, kann ich das überhaupt, ja? Schaffe ich das überhaupt? Oder bin ich überhaupt in der Lage da dazu? Kann aber auch finanziell sein, ja? Vielleicht hast du ab und zu mal wieder ein Mangeldenken in finanziellen Sachen, ja? Kann aber auch in Beziehungen sein. Habe ich genug Liebe oder keine Ahnung oder Geduld? Ja, Geduld ist auch ein gutes Beispiel. Ja, oh, Geduldigkeit und so weiter. Ja, ab und zu kommt einfach so ein komischer Gedanke immer mal wieder hoch, ja, schaffe ich das, kann ich das, oder auch andere Gedanken, bin ich gut genug da dafür, oder alle anderen sind besser als ich, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne, mit welchen Mangelgedanken du vielleicht ab und zu noch zu kämpfen hast oder die da kommen, aber ich sag dir, Lüge, Lüge, einfach nur Lüge. Ja, deswegen will ich wirklich euch heute Abend so ermutigen, ja, und zu sagen, hey, wenn wieder sowas kommt, weg, weg da damit. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Das bist nicht du, ja? In Christus haben wir alles bekommen. Da seine göttliche Kraft, ne, die Kraft, die Himmel und Erde erschaffen hat, das ganze Universum erschaffen hat, ja, uns alles geschenkt hat, ja, was wir zum Leben brauchen. Und wenn du gerade jetzt in dieser Situation bist, ja, und du brauchst was, du brauchst ein Wort für jemanden oder was weiß ich, du brauchst irgendwas anderes, ja, dann hab einfach das Bewusstsein, dass es Gott dir genau zum richtigen Zeitpunkt auch geben wird, wo du es auch wirklich brauchst, ja. Ab und zu haben wir vielleicht den Gedanken, jetzt brauchen wir es, ja, obwohl du es vielleicht noch gar nicht jetzt brauchst, ja. Lass es einfach Gott machen, gib es ab, aber hab das Bewusstsein, dass du genau zum richtigen Zeitpunkt genau das hast, was du brauchst, ja, weil er es dir geben wird, weil er es dir geben wird. Und dieses Bewusstsein brauchen wir. Weißt du, dann gehen schon mal ganz andere Gedanken raus. Oh, kann ich das überhaupt? Bin ich gut genug? Bin ich überhaupt hübsch oder keine Ahnung was, ja? Hallo? Du bist ein Prachtexemplar. Du bist ein Prachtexemplar der Segnungen Gottes. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Halleluja. Und es geht da gerade so weiter in der Bibel, ne? Wenn du dann, also ich könnte ja Bibelvers nach dem Bibelvers nennen, aber gehen wir mal eins weiter. Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, dauert noch vielleicht ein bisschen. Auch da, wir haben erst einen Staubkorn erfasst. Die Fülle Gottes, es ist das Leben Gottes, ja, es ist das Leben Gottes. Das ist das göttliche Leben, das Zoe-Leben, es ist die Existenz Gottes letztendlich. Es ist seine Fülle, es ist das, was ihn ausmacht, ja, letztendlich. Die ganze Fülle lebt in Jesus und er hat uns zu dieser Fülle gebracht. Vom Verstand her erstmal echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann man lang drüber meditieren, lohnt sich aber, ja, darüber zu meditieren, weil es ist echt gewaltig. Es ist echt gewaltig, was das Ganze sagt. Ja. In Johannes 5, Vers 26 heißt es, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Ja. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Ja? Er lebt in uns. Das göttliche Leben, das Leben schlechthin, ja. Also Mensch gelingt es nicht, Leben zu erschaffen. Ja, also aus nichts Leben zu machen, das kann der Mensch nicht, ja, aber Gott kann es, ja, aus ihm kommt alles, aus ihm, auch wenn es die Welt vielleicht nicht wahrhaben möchte, aber aus ihm ist alles entstanden, er war von Anfang an, ja, und wird in alle Ewigkeit sein, er ist das Leben schlechthin, also wenn du Leben sagst, ja, wenn einer Leben sagt, dann geht es nur, dass du Gott damit in Verbindung bringst, weil er ist das Leben schlechthin, ja, er ist das Leben, ja, und dieses Leben, dieses, ja, da wo alles draus erschaffen wurde, das lebt in dir, das ist in dir und du hast es empfangen, du hast das Leben Gottes empfangen, du bist aus dem Wort Gottes geboren, ja, du bist nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes geboren, ja, das letztendlich Gott ja letztendlich auch ist. Du bist geboren aus dem Leben und du hast das Leben in dir und du kannst das Leben auch weitergeben. Das göttliche Leben. Und das sind wir nicht bewusst. Das ist für unseren Verstand erstmal unvorstellbar. Aber es gehört dir. Das heißt, wenn, praktisch gesehen, ja, wenn Situationen tot ausschauen, kannst du Leben reinbringen. Ja? Wenn deine Finanzen tot ausschauen heute, kannst du Leben reinbringen. Ja, wenn Beziehungen tot sind, kannst du Leben reinbringen. Es geht sogar so weit, ja, weil das Leben ja in dir wohnt, der Heilige Geist, dass du Tote auferweckst, dass wieder Leben in Tote reinkommt. Ja, es gibt keine Begrenzung mehr für dich und für mich. Es gibt es nicht mehr. Das Leben Gottes ist in dir. Du bist ein Miterbe, ein Erbe Gottes. Wo ist die Begrenztheit hin? Jetzt sagst du, ja, ich bin rausgegangen und wollte den Toten auferwecken, hat aber nicht funktioniert. Ja? Oder ich habe für einen gebetet, hat aber nicht funktioniert. Ja, bloß weil es jetzt 2-3 Mal nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nie geht. Ja? Aber wenn wir erst einen Staubkorn der Offenbarung haben, ja, ich meine, wir dürfen wachsen, wir sollen wachsen und da möchte ich euch ermutigen, wirklich weiter zu wachsen, wirklich in diese Räume zu gehen, in diese geistlichen Räume, das zu nehmen, ja, weil bloß, weil es bei uns jetzt 1-2 Mal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Die Bibel sagt, es wird funktionieren und es funktioniert, ja, und da dürfen wir einfach weiter reingehen und nicht aufhören. Halleluja. Wow. Wollte ich jetzt gar nicht sagen, habe ich aber, ne? Halleluja. Und wisst ihr, wir sagen das auch so einfach, ja, dass wir das ewige Leben auch empfangen haben. Ja? Aber es ist was Gewaltiges. Ja? Ich meine, wenn wir in die Geschichte zurückgucken, die Menschen, nach was sie streben, nach Gesundheit, nach ewigem Leben, und nach finanziellem Segen auch noch und natürlich auch noch nach Glücklichsein, also Liebe und Geborgenheit. Ja? Herzlichen Glückwunsch, du hast es bekommen. Du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit ihm. Du hast alles bekommen, du hast das komplette Paket, nach dem sich das Herz eines jeden Menschen sehnt. Ne? Und da kannst du nicht sagen, das sehnt sich nicht. Also wenn du die Geschichte zurückguckst, alle streben da danach. Alle streben nach, oh, ich will unsterblich sein, ich will gesund sein, ich will Liebe haben, ich will glücklich sein und so weiter und so fort. Du hast es. Du hast es, nachdem sie die ganze Geschichte gestrebt hat, du kannst sagen, ich habe es. Und du hast doch nicht mal was dafür getan. Du hast es geschenkt bekommen. Was gibt es Besseres? Wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir müssten jeden Tag tanzen vor Freude. Wir müssten tanzend aufstehen und Jubelschrei erstmal in die Nachbarschaft loslassen, ja. Nach dem Zähneputzen gerade nochmal jubeln, ne? Diesmal aufs Dach steigen und nochmal jubeln, ja. Und das Ganze mittags, abends vorm zu Bett gehen, nochmal einen richtigen Schrei reinlassen. Hey, ich hab das Leben Gottes, ich hab das ewige Leben. Willst du es auch haben? Ja. Ab morgen. Ja, wir können ja dann berichten, wie es war am Sonntag. Ja, aber wir sind doch die glücklichsten Menschen, die es überhaupt gibt. und trotzdem lassen wir uns vor unserem Glück immer wieder abhalten durch irgendwelche Stolpersteine, wo der Teufel versucht, uns reinzulegen und abzulenken und uns versucht, von dem Weg abzubringen, von dieser Offenbarung wegzubringen, ja, was wir eigentlich haben, wer wir eigentlich sind, ja. Und da einfach, ich habe es heute schon öfters gesagt, aber nochmal die Ermutigung, lass dich nicht davon abhalten, lass dich nicht davon wegbringen. Du bist ein Kind Gottes. Alle Verheißungen sind Ja und Amen über deinem Leben, ja. Es gehört alles dir. Du bist ein Erbe, ein Miterbe. Und ich werde es heute Abend noch ein paar Mal wiederholen. Also, ja, das muss rein. Auch bei mir. Muss rein. Muss immer mehr rein, ja. Halleluja. Hebräer 1:1-2. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Ja? Jesus, nochmal. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig in Worte fassen soll. Ja? Jesus ist kompletter Erbe. Ja? Er war hier auf dieser Welt. Er ist in den Himmel gegangen. Ja? Er ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat das ganze Leid, alles, was der Mangel vom Teufel war, hat er mitgenommen, ja, mit sich in den Tod hineingenommen, ja, und hat sein Leben uns gegeben, damit wir jetzt in dieser Herrlichkeit leben dürfen, ja. Du hast die Gerechtigkeit bekommen, ja. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, ja. Und wenn der Teufel dir sagt, du bist sie nicht, wenn ein anderer zu dir sagt, du kannst gar nicht die Gerechtigkeit Gottes sein, weil du gestern was falsch gemacht hast, dann sagst du, okay, ich bin's trotzdem, ja. Warum? Weil es im Wort Gottes steht. Das lass dir nicht mehr rauben, ja. Du bist ein Kind Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Gott liebt dich von ganzem Herzen, ja. Da kannst du nichts dran ändern. Er liebt dich einfach, ja. Er liebt dich einfach, ja. Jesus ist für jede Schuld am Kreuz gestorben. Für alles, ja. Das darfst du einfach in Anspruch nehmen. Das solltest du in Anspruch nehmen. Das müssen wir einfach in Anspruch nehmen, ja. Weil sonst ein Leben in dieser Herrlichkeit nicht möglich ist, ja. Und deswegen, dieser Tausch, ja, der hat stattgefunden. Deswegen darfst du dich heute so nennen, ja. Deswegen bist du der, der du bist oder die du bist. Weil du es geschenkt bekommen hast. Aus Gnade. Einfach aus Gnade, aus Liebe. Ja, aus Liebe. Und wir nehmen ab und zu dieses Geschenk einfach gar nicht an. Ja, wir lassen es einfach links liegen. Das ist wie, wo ich vorher gesagt habe, du hast einen Ferrari vererbt bekommen, aber du fährst nicht mit ihm. Und es kann viele, viele Gründe haben. Vielleicht traust du dich nicht, vielleicht denkst du, wow, das ist ja gar nichts für mich, ne? Wie schauen mich die anderen Leute an, ja, wenn ich da damit rumfahre. Das ist ja viel zu hoch für mich und so weiter. Ja, so denken aber auch manche Christen. Ja, wie schauen mich denn andere Leute an, wenn ich auf einmal von Jesus erzähle? Wie schauen mich denn andere Leute an, wenn ich jetzt auf einmal für Heilung bete? Ja, das ist ja viel zu hoch für mich. Das ist für Pastoren und für hochtheologisch Gelehrte. Das ist ja gar nicht für mich und so weiter. Wir können das schon eins bringen, ja? Also diese Gedankengänge. Aber hör auf damit, weg. Einfach weg da damit, ja? Das hat bei dir gar nichts zu suchen, ja? Du kannst nicht mehr höher steigen. Du bist ein König, eine Königin. Das sagt das Wort Gottes über dich aus. Ja? Du hast Autorität in deinem Leben. Du hast Autorität in deiner Familie. Du hast Autorität in dir selber. Ja, also für dich selber. Ja? Du kannst zu Dingen sprechen und sie werden sich verändern. Also wenn du das Wort Gottes sprichst, ja, werden sich Dinge verändern, ja. Wenn du das Wort Gottes glaubst, werden sich Dinge verändern. Es wird dein Leben verändern. Aber wir brauchen dieses Bewusstsein. Wir brauchen diese Offenbarung, dass es uns wirklich gehört. Und wir dürfen es uns nicht mehr streitig machen lassen, ja. Wir haben es einfach bekommen. Seine Vollkommenheit, ja. Seine Vollkommenheit ist in uns. Ja, ich bin doch nicht vollkommen. Na, du kennst mich auch mit meinen Fehlern. Oh. Hallo, dein Geist ist vollkommen. Und umso mehr du dir es bewusst machst, dass du vollkommen bist, weil der Geist bist du. Ja, du bist nicht der Körper, du bist nicht die Seele und so weiter, sondern der Geist. Du bist Geist, ja, und lebst in einem Körper. Dieser Geist ist vollkommen. Er ist vollkommen geschaffen. Vollkommen. Da gibt es keinen Makel, keinen Runzen, kein irgendwas. Ja, du bist einfach vollkommen geschaffen. Also darfst du es auch über dich aussprechen. Ich bin vollkommen. Weil wenn du alles andere über dich aussprichst, ja, sprichst du gegen das Wort Gottes. Du sprichst gegen dich selber. Du sprichst gegen deine Natur. Und was kommt raus? Das sehen wir auch im Leib Christi, wenn eine Gemeinde gegen die andere geht. Ja? Wenn der linke Arm den rechten Arm schlägt, ja? Du wirst aufgehalten, das geht nicht mehr weiter. Es ist Mangel da, es ist Krankheit da. Genauso ist es, wenn du auch gegen deinen Körper sprichst. Genauso ist es, wenn du gegen das Wort Gottes sprichst. Weil du sprichst im Grunde gegen deine Natur. Du gehst gegen deine Natur an und sagst, nee, nee, nee, das ist nicht so. Aber es kommt nichts Gutes dabei raus. Es kommt nur was Gutes raus, wenn du mit deiner Natur gehst. Ja? Und das ist einfach wichtig zu wissen. Ja? Das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Wenn eine kleine Katze jetzt auf die Idee kommt und sagt, ich bin jetzt ein Löwe und greift einen Elefanten an, dann geht sie gegen ihre Natur. Mir ist besser, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja, vielleicht fällt euch noch was Besseres ein. Aber es kommt nichts Gutes dabei raus. Ja? Wenn eine Katze denkt, sie wäre jetzt ein Vogel und versucht zu fliegen, vielleicht ein besseres Beispiel, ja? Wird sie nicht lange fliegen. Ja? Also zumindest fliegt sie nach unten. Ja, sie geht gegen ihre Natur. Es kommt nichts Gutes dabei raus. Genauso ist es auch, wenn du gegen deine Natur gehst. Also Bewusstsein haben, wer du bist, was dir gehört. Nicht dagegen gehen. Ja? Okay, hab noch ein paar. Epheser 1, Vers 19 bis 23. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Mit welcher unermesslichen großen Kraft er in uns wirkt. Erinner dich morgen früh, wenn du aufstehst und du denkst, oh, mir tut mein Kreuz weh oder oh, wie wird der Tag? Erinner dich an diesen Vers. Ne? Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Veränder über alle Dinge. Lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Halleluja. Und das darfst du dir morgen bewusst machen, wenn du wieder aufstehst. Das darfst du dir heute Abend bewusst machen, wenn du zu Bett gehst, dass diese Kraft zum einen in der Gemeinde ist, aber auch in dir am Werk ist. Ja? Und wenn diese gewaltige Kraft in der Gemeinde ist und auch in dir selber ist, wer kann da noch standhalten? Wer kann da noch standhalten? Ja, wer kann da standhalten? Nichts, ja, nichts und niemand, gar nichts mehr. Da hat der Teufel, da gibt's nichts mehr. Na, deswegen zittert er ja auch so. Deswegen will er ja auch, dass die Gemeinden nicht zusammenkommen, dass die immer gegeneinander gehen. Weil wenn wir das hinkriegen würden auf der Welt, dass die Gemeinden eins sind und vorwärts gehen, da gibt's nichts mehr. Da gibt's nichts mehr. Weil er hoch über jede Gewalt ist, über alle, über jede Macht ist, über alles ist. Und wenn wir vorwärts gehen, in eine Richtung, da kann nichts mehr dagegen gehen. Es geht einfach nicht mehr. Das heißt, wenn die Gemeinde aufsteht, wenn wir als einzelne Personen aufstehen, in der Familie, wenn wir als Gemeinde aufstehen und wenn Gemeinden auf der ganzen Welt aufstehen, wisst ihr was, das ist eine Exponential und so weiter. Ja? Und so weiter, ja. Das geht potenziell. Ah, meine Aussprache, ich übe dran. Das geht ins Unermessliche, da gibt's keine Begrenzung mehr, da gibt's nichts mehr. Aber es ist jeder Einzelne gefragt, dieses Bewusstsein zu haben, dazustehen. Ja? Es ist schon schlimm genug, dass es in Gemeinden, dass es in Familien gegeneinander geht. Schlimmer ist es auch noch, wenn es in Gemeinden gegeneinander geht. Aber Gemeinden gegen Gemeinden ist, na, also das geht gar nicht eigentlich. Aber wenn das der Leib Christi hinkriegt, ja, in der Familie, in der Gemeinde, und auf der gesamten Welt, ich sag dir dann, geht nichts mehr. geht dagegen, ne? Dann geht einfach die Herrlichkeit vorwärts. Und zwar schnurstracks. Da ist kein Berg mehr zu hoch, da ist keine Mauer zu dick. Die Gemeinde, der Leib geht einfach vorwärts und alles andere hat nichts mehr zu melden. Ne? Halleluja. Und ja, ich glaube einfach, das wird passieren. Ich glaube einfach, das wird passieren. Halleluja. Und das setzt man auch frei in Jesu Namen. Halleluja. Ich weiß nicht, warum ich das auch gerade gesagt habe, aber ich habe einfach so den Eindruck, das wird passieren und wir setzen das wirklich frei in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Wisst ihr, Mangel, habe ich schon gesagt, hat einfach keinen Platz mehr bei dir. Ja? Mangel hat keinen Platz mehr in deinen Gedanken. Mangel hat keinen Platz mehr in deinem Leben. Ja? Und darauf ist es einfach nochmal wichtig, auch die richtige Quelle immer anzuzapfen. Ja, und unsere Quelle ist einfach Jesus. Ja, unsere Quelle, unser Fokus sollte jeden Tag immer Jesus sein. Nicht das, was du vielleicht in der Zeitung mal siehst, im Fernsehen siehst oder hörst oder was auch immer. Das darf nicht deine Quelle sein. Dein Chef ist nicht deine Quelle. Ja, wer auch immer deine Quelle sonst noch sein mag. Fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, bevor ich wieder die Katze mit dem Elefanten bringe. Ja, aber mach Jesus, egal wo, zu deiner Quelle. Ja, mach Jesus zu deiner Quelle. Und in der Bibel steht in Jeremia 17, Vers 8, heißt es, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, und das bist du. Das bist du. Wenn du Jesus zu deiner Quelle gemacht hast, wenn du dieses Bewusstsein hast, wer du bist in Jesus, ja, wenn du wirklich in dieser Wahrheit immer mehr vorwärts gehst, dann bist du dieser Baum. Du dieser Baum, der an einer frischen Quelle ist. Und egal um dich herum, wenn auch Jahre kommen, ja, da wo es nicht so gut ausschaut, bei deinen Nachbarn, bei deinen Kollegen oder wo auch immer. Ich sag dir, bei dir wird's gut ausschauen, ja. Bei dir wird's gut ausschauen, weil es das Wort Gottes sagt. Es sagt das Wort Gottes über dein Leben aus. Also tu jede Angst, jede Sorge auch weg. Wenn du da jetzt irgendwie auch was eingefangen hast, sage ich mal, ist ja heutzutage gar nicht mehr schwer, weil überall, wo du hörst, ist eigentlich nur noch Negatives, ja. Ich weiß gar nicht, ich höre eigentlich kein Radio, bloß ich war irgendwo, da ist Radio gelaufen, da kam irgendein Lied, selbst das Lied, also ich weiß nicht, was wir für einen Sender hatten, ich habe keine Ahnung, aber ich war total perplex, ne? Dieses Lied geht darum, ja, und dann hast du irgendwas verloren und dann bringst du dich um. Ja, also so war das Lied letztendlich. Ich dachte, ich bin im falschen Film, ja, wenn jetzt schon im Radio nur noch der Tod kommt. Ja, also es kommt, ich habe einfach so den Eindruck, es kommt überall, wo du hinkommst, kommt nur noch Tod auf dich zu. Ja, kommt nur noch irgendwie Angst, Tod und irgendwie auf dich zu und will dich klein halten. Aber es gilt nicht für dich. Es gilt einfach nicht für dich. Du hast das Leben, ja. Du hast das Zoe-Leben hast du in dir, du hast die Quelle in dir, ja, aus dir sprudelt das Leben, ne? Wenn aus dem Radio Tod kommt, dann sprudelt aus dir das Leben dagegen, ja, und das Leben wird gewinnen, weil es einfach stärker ist, ja, wenn die Nachrichten Leben bringen, Tod bringen, dann kommst du das Leben, wenn deine Kollegen über Tod sprechen, dann kommst du mit dem Leben, ja, wir sind das Licht in dieser Welt, ja, in dir ist das Leben, dieses Bewusstsein brauchen wir und es muss rausfließen, ja, wie wir es vorher auch bei der Überleitung hatten, es fließt einfach aus dir heraus, ja, aus dieser Quelle, es muss einfach raus. Es muss raus, es muss einfach raus. Du wirst gefüllt, aber es muss auch raus, ja, dieses Leben, ja. Die ganze Schöpfung wartet nur noch darauf, ja, dass dieses Leben, dieses göttliche Leben einfach durch die Welt fließt. Und du bist da, um dieses Leben fließen zu lassen. Wenn du es nicht fließen lässt, lässt keiner fließen, ja. Halleluja. Deswegen da auch nochmal meine Ermutigung einfach, lass dieses Leben fließen. Lass dieses Leben wirklich fließen. Sei dir wirklich bewusst, wer du bist in Jesus, ja? Sei dir bewusst. Und ich möchte einfach zum Schluss jetzt einfach nochmal für uns alle beten, ja? Für mehr Offenbarung. Mir liegt es so sehr auf dem Herzen, dass wir da tiefer reingehen, ja? Und ja, das Staubkorn ist wirklich, also ich glaube, was Gott bereitet hat, da sind wir nur ganz klein gerade noch dran und da gibt es so viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr, ja, da gibt es so viel, viel, viel, viel mehr und Jesus wünscht sich nicht mehr, die ganze Schöpfung wünscht sich nicht mehr, dass wir da tiefer reingehen und dass es offenbar wird, ja, dass wir offenbar werden als wirkliche Söhne und Töchter der Herrlichkeit. Lasst uns da wirklich noch zum Schluss aufstehen. und gemeinsam beten. Lasst uns in Sprachen beten. Karabashandra, Basikarabasandra, Pidarararabashikarabasandra, Pidarararabashandararabasikarabasandra, Barabashandra, Barabashikoroboho, Palalalabashikoroboho, Pidarararabashandarabasikoroboho, Laliandrabashikarabasandra, Barabashikarabasiadrabashandra, Paralalalabashikoroboho, Diandrabarabashandra, Barabasikarabaha. Und Herr, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für dieses geniale Geschenk, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, Herr, dass du uns hochversetzt hast an himmlische Orte, Herr, dass wir Erben Gottes sind, Miterben mit Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir alles geschenkt bekommen haben, dass jede Verheißung Ja und Amen ist in unserem Leben, Herr. Wir danken dir, dass wir immer als Sieger herausgehen werden, weil es dein Wort sagt, Herr. Und wir wollen da immer weiter reingehen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass deine neue wirkliche Offenbarung kommt über deine Söhne, über deine Töchter, über uns, Herr, dass eine neue Offenbarung, eine tiefere Offenbarung kommt jetzt in Jesu Namen, was uns wirklich gehört, wer wir wirklich sind, Herr, dass wir wirklich aufstehen, Herr, dass jeder Einzelne aufsteht, dass die Gemeinde aufsteht, Herr, und dass die Gemeinden auf der ganzen Welt gemeinsam aufstehen, einen Weg nach vorne gehen, dieses Land einnehmen, ja, diese Herrlichkeit, diese Liebe, ja, wirklich die ganze Welt überflutet, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für neue Zeichen und Wunder durch diese Offenbarungen, Herr. Ich danke dir für neue Räume der Offenbarungen da wirklich, Herr. Ich danke dir, Herr, jetzt wirklich für eine Zuteilung da, Herr. Ich danke dir, Herr, und ich sehe jetzt wirklich gerade auch, wie Türen aufgehen, Herr, mit neuen Offenbarungen für jeden Einzelnen, Herr. Auch gerade, was du gerade brauchst, auch an Offenbarungen, in Jesu Namen, das setzen wir jetzt frei, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, auch am Livestream, Herr. Danke, Herr, für Offenbarung, mehr Offenbarung für jeden Einzelnen. Danke, Herr, für neue Räume der Offenbarung in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich bete auch wirklich für diese Gewissheit, dass wir wirklich wissen, wer wir sind, Herr. Wer wir sind, dass wir standhaft sind, Herr. Dass wir unsere Autorität einnehmen, Herr. Und uns nichts mehr gefallen lassen vom Teufel, Herr. Danke, Herr. Danke für jeden Einzelnen jetzt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, dann machen wir jetzt bis um 9 Pause und dann kommt die wunderbare Marion und gibt uns die zweite Stunde weiter.